bis die letzten Sterne sind, die meine Augen gesehen. So leg ich die Hand in Gottes Hand und weiß, es ist gut geschehen. Der letzte Tag, der letzte Flug, das letzte Spiel, der letzte Zug. Das ist die Stunde, die mich verlangt, und ich schau mich nicht mehr um. Der bittere Weg, den ich gehen muss, ich gehe ihn hart und stumm. Der letzte Tag, der letzte Flug, das letzte Spiel, der letzte Zug. Das Leben ist groß und die Erde ist weit, und meiner harrte das Licht. Nun sinke ich früh in Dunkel und Tod, doch Klagen brauche ich nicht. Der letzte Tag, der letzte Flug, das letzte Spiel, der letzte Zug. Dann werde ich Flamme mit euch sein und Kraft in eurer Hand und Sturmwind, der eure Banner bauscht und Funke im großen Brand. Der letzte Tag, der letzte Flug, das letzte Spiel, der letzte Zug. Der letzte Tag, der letzte Flug, das letzte Spiel, der letzte Zug.